NDR Info. Das Kriminalhörspiel. Auferstehung der Toten von Wolf Haas. Hörspielbearbeitung und Regie Götz Fritsch. Von Amerika aus betrachtet ist Zell ein winziger Punkt irgendwo mitten in Europa. Aber vom Pinzgau aus gesehen ist Zell die Hauptstadt des Pinzgaus. 10.000 Einwohner, 30 Dreitausender, 58 Lifte, ein See. Und ob du es glaubst oder nicht, zwei Amerikaner sind letzten Dezember in Zell umgebracht worden. Aber jetzt pass auf. In Gottes Namen habe ich gerufen. Zuerst habe ich ja gemeint, dass es eine leere Bierkiste ist. Aber dann ist es mir anders geworden. In Gottes Namen. 40 Jahre ist der Liftlois am Lift gestanden, aber eine Leiche in einem Liftsessel bei der morgendlichen Proberunde ist dem Liftlois noch nicht untergekommen. Obwohl klar ist, dass da nichts mehr zu machen ist, schalte den Lift aus, auch wenn es keinen Sinn hat. Weil wenn in der Früh einer am Lift sitzt, ist er die ganze Nacht gesessen, weil zwischendurch vor mir nicht. Und Ende Dezember hat's bei uns 7 Grad mindestens in der Nacht. Das ist eine der Pausen, die sie beim Heimattheater immer einnehmen. Ach. Minus! Der Liftless ist nämlich ein Publikumsliebling beim Heimattheater. Nur bevor ihr dazukommt, den Schnee von der Leicht zu klopfen, klingelt das Richttelefon in der Hütte. Der Wehrgitter ruft ganz aufgeregt von der Bergstation, dass bei ihm oben dem Moment auf einem Liftsessel ein Leich angekommen ist. Von Amerika aus betrachtet ist Zell nur ein winziger Punkt, aber vom Pinzgau aus gesehen 40 Hotels, 9 Schulen, 30 Dreitausender, 58 Lifte, ein See, ein Detektiv. Aber die Ehre, Herr Inspektor. Kaiserhammer kam, Herr Mandl. Die beiden Amerikaner sind in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember am Sessellift in Zell erfroren. Und jetzt ist schon Anfang September und der Detektiv ist immer noch da. Ein Dreivierteljahr nach der Tat, muss man sich mal vorstellen. Sie sind im Dienst, Herr Inspektor? Ich bin immer im Dienst, Mandl. Und wann ist Schnaps? Schnaps ist erst, wenn ich ihn hab. Also ein einzelner männlicher Täter. Dem Brenner, so hat der Detektiv geheißen, ist immer gleich der Grant über den gelagten Lokalreporter mit dem aristokratischen Getue hochgestiegen. Zu was sollte es sein, dass du immer Inspektor zu mir sagst? Wozu, Inspektor? Es heißt wozu, weil zu was haben wir eine Grammatik? Natürlich haben sich die Zeller gewundert, dass der zuerst als Polizist verschwindet, also der Brenner, und dann taucht er 3 Wochen später als Privatdetektiv wieder auf. Von der amerikanischen Versicherung. Die Toten sind ja die amerikanischen Schwiegereltern vom Vergolder Antreter gewesen. Beide über 80 und steinreich. Ich glaube ja, du bist der Täter, Mandl. Pervers, wie du bist. Aha, also Einzeltäter, gut aussehend, pervers. Die haben aber nicht ihren eigenen Detektiv aus Amerika herübergeschickt. Weil erstens Sprachprobleme. Und zweitens ist es ja viel einfacher, wenn sie ein hiesiges Detektivbüro beauftragen. Und billiger und effizienter und überhaupt. Detektivbüro Meierling hat es geheißen, aus Wien. Für die ist der Brenner natürlich ideal gewesen, weil er den Fall gekannt hat und bloß ein paar Tage vorher bei der Polizei gekündigt hat. Kein Stein darf auf dem anderen bleiben. Ende Dezember sind die Kriminaler aufgetaucht aus der Stadt, haben alles durcheinander gebracht und Ende Jänner, da sind sie wieder verschwunden. Nichts und aussichtslos. Und wie man ihn schon gewusst hat, den ganzen Misserfolg, da hat der Nemetz versucht, dem Brenner die Schuld hinzuschieben. Naja, und der Brenner hat sich dann überlegt und hat seinen Job hingeschmissen. Wenn du heute 44 bist und seit 19 Jahren bei der Polizei, dann überlegst du dir sowas. Und da muss ich ehrlich sagen, Hut ab. Weil der Brenner hat in dem Moment überhaupt keine Aussicht auf was anderes gehabt. Konzentrieren, sagen wir mal, auf das Wesentliche, das ist überhaupt nicht seine Stärke gewesen. Statt dass er in seinem Zimmer beim Hirschenwirt seinen wöchentlichen Bericht für das Detektivbüro Meierling schreibt, wartet der Brenner darauf, dass seine Migränetablette endlich wirkt. Worauf sollst du da konzentrieren, wenn nichts da ist? Der Vergolder. Der einzige Angehörige der Opfer. Motiv hat er schon eins. Weil der erbt ein paar Millionen. Dollar. Nicht, das glaubst du, Schilling. Aber dem Kerzer überhaupt zählt, der ist nicht so blöd, dass er seine Schwiegereltern. Aber irgendeiner muss es ja gewesen sein. Taxifahrer, die hören oft viel, da erfahre ich vielleicht etwas. Scheiß mir an. Aber da hat sich der Brenner geschnitten. Da steig ich aus. Da? Ja. Scheiß mir an. Der Taxler Johnny hat sich gewundert, weil da mitten auf der Strecke weit und breit nichts Besonderes gewesen ist. Nur der alte Heustall und dahinter die aufgelassene alte Straße. Ein Stück davon ist die Zeller Sommereisbahn. Das Eisschießen ist ja mehr so eine Art Pensionistensport. Damit die Eisstöcke im Sommer über die Asphaltbahn rutschen, schaut man kleine weiße Plastikblättchen auf die Unterseite. Der Brenner hat den Eisschützen eine Zeit lang zugeschaut, hat sich eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen können, wer hier jemanden umbringen soll. Nichts Friedlicheres als diese Asphalteisschützen. Und dann ist er abgelenkt worden, weil auf der Asphalteisbahn ist es jetzt richtig losgegangen. Millionäre, aber kein großes Trinkgeld. Du bist ein guter Detektiv. Du brauchst nicht lang suchen bei uns, weil die alle Gauner sind. Wann verhoffst du denn endlich? Wen? Alle? Okay. Detektiv, wie blöd hältst du mir eigentlich? Du darfst ja gar keinen verhaften. Soll ich dir sagen, wer die beiden Amis in den Lift gesetzt hat? Es kommen nur zwei in Frage. Entweder der Gschwendtner oder der Vergolder. Aus den Augenwinkeln heraus beobachtet der Brenner dabei die Deutsche. Eine ältere Frau, so mit Bifokalgläsern. Aber an der ist etwas anderes viel auffälliger gewesen. Weil die hat keine Hände gehabt. Und trotzdem trinkt sie beim Ausschank vom Heustadl ihr Bier. Ich weiß, dass in ganz Zell nur zwei Menschen für so ein Verbrechen in Frage kommen. Entweder der Gschwendtner oder der Vergolder. Genau. Aber wieso? Die klemmt sich einfach das Bierglas zwischen die Unterarme und so trinkt sie. Aber nicht, dass du glaubst, umständlich oder unappetitlich, sondern dass du gedacht hast, das ist ganz normal, dass ein Mensch so trinkt. Weil von allen Zellern nur die zwei noch nie eine Schilling Trinkgeld gegeben haben. Andi, der Lorenz kommt heute heraus. Ich hole ihn ab. Kommst du mit? Heute außer morgen eine. Ich muss meinen Freund Lorenz aus dem Krankenhaus abholen. Er wird heute entlassen. Aus dem Ehrenhaus. Möchten Sie auch mit, Herr Brenner? Das Alibi vom Vergolder. Weißt du eigentlich, dass das ein Schmarrn ist, Detektiv? Kaiserschmarrn. Irrenhäuslerschmarrn. Den Lorenz abholen hat den Brenner natürlich interessiert, weil der Lorenz ist der Neffe vom Vergolder und war mit dem Vergolder am 21. Dezember den ganzen Abend zusammen gewesen. Da kriegt der Lorenz jedes Jahr sein Weihnachtsgeschenk, immer am 21., weil natürlich am 24. nur Familie. Am 22. Firmenweihnachten mit der Skischule, am 23. mit dem Liftpersonal und am 24. immer nur engste Familie. Vergolder seine Frau, wie sie noch gelebt hat, und ihre Eltern, die sind jedes Jahr zu Weihnachten aus Amerika gekommen. Kinder ja keine. Wieso denn Irrenhäuslerschmarrn? Wo holen wir denn den Lorenz jetzt ab? Na, im Irrenhaus. Aber interessant, das hat der Andi wieder nicht hören wollen, dass ein anderer zu seinem Freund Lorenz Irrenhäusler sagt. Der Lorenz ist noch lange nicht so blöd wie die anderen Zeller. Wieso der Lorenz ausgerechnet vom Fuchsandi abgeholt wird, hat den Brenner interessiert. Und ehrlich gesagt, noch mehr hat es ihn interessiert, wie das gehen soll, dass die Frau ohne Hände Auto fährt. Da sind so Zapfen montiert gewesen am Lenkrad und zwischen diese Zapfen hat die Deutsche ihre Armstümpfe geklemmt. So hat sie gelenkt. Und geschaltet hat sie, dass es erfreut war, weil auf dem Ganghebel war so eine Art Tasse hinaufgeschraubt und da hat sie den Armstumpf hineingesteckt. Kommen Sie aus Holland? Aus Hamburg. Aber ich wohne schon über ein Jahr in Zell. Im Preußenstadel. Bin eine Dauerfremde. Ja, ja, so ähnlich wie ich. Ja. Und wie die alten Amerikaner. Die waren auch häufig in Zell. Haben Sie die denn gekannt? Wir haben uns beim Vormachen kennengelernt. Vormachen? Das ist ein hübscher Brauch. Die Brautleute kommen aus der Kirche und die Einheimischen spielen ihnen kleine Theaterszenen vor. Anekdoten aus der Vergangenheit des Bräutigams und der Braut. Sehr komisch und oft ganz schön direkt. Ich lache jedes Mal Tränen beim Vormachen. Die Amerikaner? Die haben sich auch amüsiert? Was heißt amüsiert? Jedes Mal erzählten sie mir vom Vormachen bei der Hochzeit ihrer Tochter mit dem Vergolder vor weiß Gott wie vielen Jahren. Der Vergolder sei damals ernstlich beleidigt gewesen. Ja, ja. Ein Bräutigam versteht keinen Spaß. Na, anscheinend hat man auf das Verhältnis des Vergolders mit einer Krankenschwester angespielt. Die Deutsche hat eine schlechte Gewohnheit gehabt. Es ist sehr schön hier. Autofahrerisch gesehen. Hier im Tunnel? Nein, hier in Zell. Sie hat einem beim Reden immer ganz genau in die Augen geschaut. Gefällt Ihnen nicht in Hamburg? Doch. Aber dort muss alles sehr schnell gehen. Hier darf alles ein bisserl langsamer gehen. Sogar das Morden. In Hamburg wird abgeknallt. Und hier wird tiefgefroren. Und wie Sie dann da gewesen sind, ist der Lorenz nicht da gewesen. Er ist gerade vor einer Viertelstunde abgeholt worden von seinem Onkel, sagt die Stationsschwester. Dass der Vergolder seinen Neffen Lorenz abholt, das hat einfach nicht hinein wollen in den Schädel von Brenner. Wo doch jeder in Zell weiß, dass der Lorenz seinen Onkel regelrecht hasst. Das hat er dem Vergolder sein Alibi so wasserdicht gemacht, dass es vom Lorenz gekommen ist. Haben Sie sich entschieden? Hey, ich weiß nicht. Ich glaube fast, dass ich die Walter nehmen werde. Ja, die Walter, da kann man nichts falsch machen. Obwohl, gefallen hat es mir nicht. Das ist natürlich Geschmackssache. Seit der Brenner von der Polizei weg ist, ist natürlich auch seine Pistole weg. Und was sollte es für ein Detektiv sein, ohne Pistole, wenn du es 20 Jahre gewöhnt bist? Der Griff gefällt mir nicht. Ja, der Griff ist Geschmackssache. Der Lauf gefällt mir. Der Lauf ist eins auch. Aber der Griff. Dann nehmen Sie die Smith & Wesson, die hat einen schönen Griff. Oder könnten Sie mir vielleicht doch noch einmal die Glocke ausgeben? Sicher, sicher. Ja. Schön. Leicht ist halt, ne? Die Glocke. Und eine Präzision. Glauben Sie? Glauben Sie, dass ich die Glocke nehmen soll? Die amerikanische Polizei hat auch die Glocke. Ist eben österreichische Wertarbeit. Ja. Ja. Vielleicht, dass ich die Glocke nehme. Na, vielleicht schaue ich am Abend noch einmal vorbei. Der Brenner hat jetzt wirklich keine Ruhe zum Aussuchen gehabt. Er hat ins Café fein schmecken müssen. Wieso haben Sie Ihrem Onkel ein falsches Alibi gegeben, wenn Sie ihn so wenig schätzen? Schätzen tue ich ihn schon. Am 21. Dezember gehe ich immer zu ihm, da kriege ich immer ein Sparbuch. Ist der Vergolder eigentlich Ihr Onkel väterlich oder mütterlicherseits? Beiderseits. Also das müssen Sie mir aber jetzt schon erklären. Mein Vater ist ja nicht mein leiblicher Vater gewesen. Ihr Adoptivvater? Ja, von mir aus. Den leiblichen Vater habe ich nie gekannt und meine Mutter ist ja verschwunden, also nach meiner Geburt. Wahrscheinlich im See. Und mein Vater ist an Sorgen gestorben. Da war ich 13. Ihr Adoptivvater, ja? Warum hat der Sie aufgenommen? Der ist mein Onkel gewesen. Der auch? Zwei Brüder von meiner Mutter eben. Hat mich einer eben aufgenommen. Aber die Brüder haben sich nicht besonders gut verstanden. Sagen wir gehasst. Und als mein Vater tot war, ist eben sein Bruder mein Vormund geworden. Der Vergolder. Was ist Ihr Vater vom Beruf gewesen? Er hat meinem Onkel vergolden geholfen. Und Sie? Ich habe meinem Vater vergolden geholfen. Wovon leben Sie heute? Der Vergolder ist ein Parasit, Parasit der Gesellschaft. Und ich bin der Parasit des Vergolders. Im Dezember werden es die Leute schon sehen. Was ist im Dezember? Da werden sich die Leute wundern. Worüber? Mein Vater... Den hat es gekränkt, dass ich mich so für das Vergolden begeistert habe. Er hat gleich gesehen, dass ich ein Talent habe fürs Zeichnen. Jetzt ist er enttäuscht gewesen, dass ich so auf das Vergolden und das Souvenirgeschäft abgefahren bin. Weil ich bin ja noch ein Kind gewesen und der ganze Klimbim hat mir natürlich gefallen. Er hat immer gesagt, das Gold braucht man nicht, weil die Landschaft selbst leuchtet. Wieso soll das Gold auf einmal nicht leuchten, wenn ich es durch Leuchten gesehen habe? Alles im Souvenirgeschäft hat geleuchtet. Sogar der Lippenstift auf den Zigarettenkippen des Lehrmädchens. Nur die Landschaft hat nicht besonders geleuchtet. Erst nachdem mein Vater gestorben ist, habe ich langsam gespürt, wie die Berge immer nervöser geworden sind. Jetzt hat der Lorenz schon wieder ein Viertel Sodawasser bestellt. Der Brenner hat natürlich gewusst, dass man Alkoholiker am besten daran erkennt, dass sie sich dauernd Mineralwasser bestellen. Wie ich klein war, hat mein Vater immer Elefanten zu den Bergen gesagt. Dann haben sie angefangen und den Wald umgeschnitten für die Skilifte. Aber wenn überhaupt kein Laub mehr verfault auf dem Rücken der Elefanten, dann ist es, wie wenn dir einer die Rheumadecke aus faulen Laub wegzieht. Dann werden die Berge zu zittern anfangen, damit ihnen wieder warm wird. Nicht so, dass man es merkt. Nur die Staumauern werden es spüren. 1,5 Millionen Kubikmeter Beton. Die werden natürlich aus ihrer Verankerung brechen und die Wassermassen werden das Zellerbecken meterhoch überfluten und 20.000 Menschen werden darin ertrinken. Und das wird so schnell gehen, dass sie nicht mehr zum Denken kommen. Das wird schon diesen Dezember passieren? Nein. Im Dezember führen wir unser Theater auf. Der Andi und die Deutsche und die Claire. Und Sie. Und ich. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten. Ist nicht immer leicht für die Leute, dass sie den Sonntagabend aushalten. Dem Brenner ist es da nicht viel anders ergangen. Ist er einfach in die Kirche gegangen. Und in der Kirche ist der Brenner ins Sinnieren gekommen. Über das, was ihm der Lorenz erzählt hat, genau dasselbe, was ihm der Andi erzählt hat, dass sie ein Heimattheater einproben, dass er auch in der Mordnacht mit dem Andi an dem Heimattheater gearbeitet hat und dass er deshalb nicht wirklich beim Vergolder war, sondern dass das Theater vom Vergolder handelt. Und wie sich die Leute wundern werden, wenn sie im Dezember das Theater aufführen, der Lorenz und der Andi und die Deutsche praktisch Regisseur. Und dann noch dieses Mädchen Claire Corrigan. Die hat sich nur so genannt, das ist gar nicht ihr richtiger Name gewesen. Dem Brenner ist es schon öfter aufgefallen. Mit ihrem lackierten Schneidezahn ist die Claire in Zellen natürlich nicht zu übersehen gewesen. Jetzt hat der Brenner zum ersten Mal was richtig Handfestes gehabt. Hat das falsche Alibi vom Vergolder mehr oder weniger in der Hand. Möchte man glauben, ein Erfolg. Aber nein. Alles im Brenner wehrt sich dagegen, dass er das zu wichtig nimmt. Und wie er jetzt merkt, dass es ihm gar nicht richtig passt, dass er auf einmal so ein riesiges Indiz serviert bekommt, da ist der Brenner mit sich ins Gericht gegangen, dass du geglaubt hast, Altes Testament. Es ist ja nicht wirklich der Fall der beiden Amerikaner gewesen, der ihn beschäftigt hat, sondern sein eigener Fall. Seine eigene Unfähigkeit, dass er immer so unfähig ist, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Das macht ihn ganz ding, lebensuntüchtig. Leute wie der Nemetz suchen nur Lösungen. Die sind an der Wahrheit gar nicht interessiert. Und oft genug finden sie irgendeine Lösung. In dem Moment, wo der Pfarrer bei der Wandlung den Kelch in die Höhe hebt, taucht vor dem Brenner, praktisch geistiges Auge, die junge Lehrerin Kathi Engel-Jähringer auf. Ja? Kathi? Brenner. Ja? Ich bin der Privatdetektiv. Der Fall Bassen. Jetzt musst du wissen, ja. damit du nicht weißt, Gott, was du über den Brenner denkst, dass der immerhin schon fast ein Dreivierteljahr im Zell allein gelebt hat. Ich hätte ein paar Fragen. Ja? Mönch, nichts dagegen. Zu einer Schülerin. Ach so, welche denn? Claire Corrigan. Aber ich glaube, eigentlich ja, heißt sie... Ja, die Elfi. Anders. Das ist aber keine Schülerin mehr von mir. Aha. Letztes Jahr habe ich sie in Deutsch gehabt. Aber vielleicht kann ich ihnen trotzdem behilflich sein. Kommen sie doch einfach vorbei. Wie sie ihm die Wohnungstür öffnet, ist ihm ihr Lächeln unter die Haut gefallen. Ja, was glaubst du? Dunkelrotes Strickkleid hat sie angehabt, aber das hat schon einen halben Meter über den Knien aufgehört. Jetzt hat der Brenner aufpassen müssen, dass er nicht zu laut schnaufen muss. Nimmst du Platz? Auf dem Couchtisch ist schon ein Schulheft gelegen. Elfi Lohninger, Deutsch, Klasse 6a. Sie wissen ja, dass die Claire Corrigan in Wirklichkeit Elfi Lohninger heißt. Was? Achso. Hat die Lehrerin Engel Jähringer denn wirklich geglaubt, dass er deswegen gekommen ist? Möchten Sie was trinken? Eine gute Stunde lang hat die Lehrerin ihm mehr oder weniger interessante Geschichten über die Elfi erzählt, also die Claire. Sie wissen ja, dass die Leute reden. Die Claire sei, wie sagen Sie doch hier so nett, ein Nebenzu. Ein Nebenzu? Der illegitimes Kind vom Vergolder. Also der scheint ja überall, hat der irgendwie seine Finger im Spiel. Jetzt in der nächsten Viertelstunde muss was passieren, so oder so. Und ausgerechnet da läutet es an der Wohnungstür. Das ist nur mein Freund. Wie die Engeljähringer in den Vorraum hinausgeht, um ihren Freund hereinzulassen, bekommt der Brenner eine richtige panische Angst. Fürchtet er auf einmal, dass das der Vergolder ist, dass sich der auch noch als der Liebhaber von der Engeljähringer herausstellt. Du. Aber es ist dann noch schlimmer gekommen. Hast du ja nichts zum Suchen. Es ist der Lokalreporter Mandl gewesen. Ich suche überall, Mandl. Am nächsten Morgen ist der Brenner zuerst einmal zum Vergolder hinauf. Ich hätte vielleicht vorher anrufen sollen. Ich stehe ja nicht im Telefonbuch. Ehrlich gesagt, ich habe Ihren Besuch schon erwartet. Und jetzt schaut er den Brenner tief in die Augen. Da hat den Brenner etwas irritiert. Es war aber nicht etwas Fremdes, sondern etwas Vertrautes in seinem Gesicht. Vielleicht eine unmerkliche Ähnlichkeit mit seinem Neffen Lorenz. Setzen Sie sich doch. Und dann das Haus. Also prächtig, das muss man schon zugeben. Durchs Fenster hat der Detektiv den Zellersee und überhaupt ganz Zell unter sich gesehen. Auf der anderen Seite den Glockner und direkt neben der Mosersperre sieht er etwas in der Sonne blitzen. Und das ist die Seilbahnstation Heidnische Kirche gewesen. Eine tragische Geschichte, der Tod meiner Schwiegereltern. Aber wissen Sie, womit ich mich tröste? Sie haben sich beim Skifahren kennengelernt. Und sie sind im Skilift gemeinsam gestorben. Vielleicht hat es so sein sollen. Sie haben immer schon gewusst, dass der Lorenz die Drohbriefe geschrieben hat. Ja, sei mal nicht böse, Brenner. Das ist für keinen ein Geheimnis, was du da lüftest. Das haben in Zell vom ersten Augenblick an alle gewusst, dass sowas nur meinem Lorenz einfallen kann. Und Sie haben dafür gesorgt, dass es unter den Teppich gekehrt wird. Wären ja die Touristen nervös, mit der Staumauer über den Köpfen. Also hat der Lorenz seine Drohung untermauern müssen. Mit ein paar Leichen im Skilift. Genauso wäre es hingedreht worden. Von Dummköpfen wie dir, Brenner. Hast mir ja schon den Mord anhängen wollen, wenn dann nicht der Nemetz gewesen wäre. Hättest mich womöglich noch ins Gefängnis gebracht. Das ist natürlich Unsinn gewesen. Es war ja der Nemetz, der den Vergolder hat eindunken wollen. Sie wissen ja gar nicht alles so genau. Der Lorenz glaubt, er muss sie schützen. Und Sie glauben, Sie müssen den Lorenz schützen. Umso besser für mich und den Lorenz. Aber der Lorenz braucht ja gar kein Alibi von Ihnen, weil er auch so eines hat. Der Lorenz glaubt, er muss ihretwegen lügen. Umso besser. Wie das Dienstmädchen den Brenner hinausbegleitet. Da hinaus, bitte. Hat der Brenner die Claire Corrigan natürlich sofort erkannt. Das Dienstmädchen hat einen lackierten Schneidezahn gehabt. In Wahrheit hat sie ja Elfi Lohninger geheißen. Die Lehrerin Engeljähringer hat ihm erzählt, dass sie die Schule abgebrochen hat und dass die Leute reden, dass sie ein Nebenzu vom Vergolder ist. Aber dass sie jetzt beim Vergolder als Hausmädchen arbeitet, das hat sie ihm nicht erzählt. Ich möchte etwas über sie hat ihm nur das Schulheft mitgegeben. Die eine wichtige Rolle beim die Bedeutung unseres Stausees kann. Als Symbol der Republik hat es der Aufsatz das Thema gehabt. Chemie und am Ende ist in Rot gestanden, nicht genügend Thema verfehlt. Firmen das nötige Know-how geliefert. Um den die Lehrerin Engeljähringer hat das Know-how eingeklammert und Fachwissen. Ich schreibe lieber, was ich über die Firma weiß. Weil über den Stausee, was soll man da sagen, außer dass er Strom liefert? Mein Vater hat die Tochter vom Chef dieser amerikanischen Chemiefirma geheiratet. Ich stamme aber nicht aus dieser Ehe, sondern heimlich. Ich glaube nicht, dass es etwas damit zu tun hat, dass mein Vater Vergolder war und die Firma Leuchtziffern herstellt. Aber passt irgendwie, finde ich. Gold und Leuchtziffern. Das eine glänzt am Tag, das andere in der Nacht. Und der Vater des Chefs hat 1910 in Amerika die Leuchtziffern erfunden. Er hieß Parson und die Firma hieß Parson Radium. Und die Leuchtfarbe, die ihn dann unbeschreiblich reich machte, hieß Light Night. Viel zu lange Einleitung hat die Engeljähringer an den Rand dieser Passage geschrieben. Bald hatte der alte Parson 200 Leuchtziffernmalerinnen angestellt. Vor allem junge Frauen. Sie mussten ihre Pinsel immer ablecken, damit sie spitz genug wurden für die winzigen Uhrziffern. Manchmal machten sie sich den Spaß, ihre Fingernägel oder Zähne zu bemalen, weil sie dann im Dunkeln leuchten. Leider sind sie dann der Reihe nach gestorben. Also hat es eine Untersuchung gegeben. Die Ärzte beobachteten die Arbeiterinnen in einem dunklen Raum. Da haben die Haare, Gesichter, Hände, Arme, Hälse der Ziffernmalerinnen im Dunkeln geleuchtet. Sogar der Atem. Parson hielt das Ergebnis der Untersuchung geheim, bis es so viele Opfer gab, dass Parson vor Gericht musste. Aber er wurde freigesprochen. Am 16. November 1922 ging eine der Malerinnen in die Arbeit zur Leuchtziffernfabrik. Sie fühlte sich völlig gesund. Ihre Knochen waren aber schon so morsch, dass ein Bein im Gehen brach. Eine Woche später ist sie gestorben. Sie hieß Claire Corrigan. Jetzt aber. Die Lehrerin hat es endgültig aufgegeben, dass sie da noch viel korrigiert. Sie hat die letzten zwei Seiten einfach ratsch von oben bis unten durchgestrichen. Das sind die Seiten gewesen, auf denen die Claire Corrigan beschrieben hat, wie es mit der Firmengeschichte dann weitergegangen ist. Zuerst hat Parson eine ungefährliche Leuchtziffernherstellung entwickelt, dann Zweiter Weltkrieg, leuchtende Armaturen für Flugzeuge, Millionen, was glaubst. Und nach dem Krieg sofort umgesattelt. Praktisch Baumaterialien, hochwertige Betonmischungen. Da bauen die Leute, haben sie sich gedacht. Aber das ist schon mehr der junge Parson gewesen, den sie dann 50 Jahre später nicht weit von der Baustelle entfernt im Skilift gefunden haben. Der Brenner hat das Gekritzel ein paar Mal lesen müssen, bis er es sich nach und nach zusammenreimen kann. Riesenauftrag in Zell, wo schon im Krieg hunderte Kriegsgefangene bauten, sprich starben. Und jetzt schickten die Amerikaner ihre eigenen Kriegsgefangenen hinauf, sprich Einheimische, auch reihenweise gestorben. Und 1951 das Symbol der Republik endlich fertig. Dem Brenner ist das Zimmer zu eng geworden. Zieht er die Schuhe an und will zum See hinunter. Aber wie er auf der Straße ist, die entgegengesetzte Richtung. Das Café Feinschmeck. Aber da hat der Brenner die Feinschmecktüre gerade erst einen Spalt breit offen. Elektroschock. Der Nemetz sitzt da. Natürlich sofort die Tür zu. Es ist also doch noch die Walter geworden. Obwohl die Glock natürlich auch ihre Vorteile hat. Ja, ja, die Glock. Fast wäre es die Glock geworden. Alles Kunststoff, kein Rost, kein Dreck, kein gar nichts. Und wenn du sie ins Wasser wirfst, geht sie immer noch. Oder in den Schnee. Die amerikanische Polizei weiß schon, wieso sie die Glock hat. Na, die Polizei weiß auch nicht alles. Nein, besonders unsere. Was macht die Polizei eigentlich mit den Ferngläsern? Was? Nur wenn sie zum Beispiel bei Mordopfern Ferngläser findet. Weil die sind ja noch ganz neu gewesen. Das hat der Brenner schon fast vergessen gehabt, dass die Mordopfer Ferngläser dabei gehabt haben. Keine richtigen Ferngläser, mehr so bessere Operngucker. Haben Sie denen Ferngläser verkauft? Der Amerikaner ist ja selber bei mir gewesen. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, was die Polizei... Also Preis von meiner Wife, hat er gesagt, wie er die Gläser abgeholt hat. Ehrlich gesagt, wenn ich heute Millionär bin, dann fällt mir besser als Geschenk zum 60. Hochzeitstag ein. Und sich selbst... hat er auch seinen Gucker gekauft. Tja, der hat genau gewusst, was er will, der alte Amerikaner. Nicht so wie ich, ne? Dass er sich das mit der Walter noch überlegen muss, hat der Brenner dem Berterer erklärt. Weil er sich gedacht hat, vielleicht rede ich lieber noch einmal mit dem Berterer. Auferstehung der Toten. Auf dem Weg zur Seepromenade hat sich der Brenner die Pinzgauer Post gekauft. Das muss der Märchenprinz gedichtet haben. Direkt unter der Schlagzeile Auferstehung der Toten ist ein Foto von den amerikanischen Liftfahrern gewesen. Und unter dem Foto ist gestanden, dass mehrere von den Parsons datierte und unterschriebene Schecks eingelöst worden sind. Über 100.000 Schilling haben die Parsons von ihren Konten abgehoben und das ein halbes Jahr nach ihrem Tod. Mandel, Mandel. Jetzt musst du wissen, eine Berufsfeuerwehr gibt es nur in den Landeshauptstädten. Sonst überall eine freiwillige Feuerwehr. Da gehen die jungen Männer freiwillig hin. Da gibt es ein Feuerwehrfest und sagen wir Bälle und so oft brennt es ja nicht auf dem Land. Und jetzt ausgerechnet eine Tankstelle. 9:45 ist die Sirene gegangen. Nach 2 Minuten ist der Feuerwehrhauptmann, also der Liftler, schon beim Zeughaus unten. Nichts anderes als den Pyjama und den Anorak, aber ist egal. Nach 4 Minuten sind alle da. Nach 5 Minuten fährt der erste Löschwurm hinaus. Brandadresse, Aral-Tankstelle, Südausfahrt. Eine Tankstelle, das ist natürlich das erste Mal gewesen. Für jeden das erste Mal, nicht nur für die Jungen, für den Kommandanten auch. Jetzt merkst du es bei den Kleinigkeiten, wenn einer die Marsche bei den Stiefeln nicht zusammenbringt oder sag mal, die Uniform falsch zuknüpft, dass er nervös ist. In dem Moment, wo der Feuerwehrhauptmann, also der Liftleus, die Aral-Tankstelle vor sich sieht und die brennt nicht, ist ihm natürlich gleich wieder eingefallen, dass die Brandmeldung Shell-Tankstelle geheißen hat. Noch dazu ist die Shell-Tankstelle auf der anderen Seite von der Stadt. Das ist ihm nur passiert, weil er seit 30 Jahren bei der Aral-Tankstelle getankt hat und jetzt hat er die Löschwurm automatisch zur Aral-Tankstelle an der Südausfahrt kommandiert. Wie sie endlich hinkommen, sind natürlich alle anderen schon da. Polizei, Rettung, Zeitung, alles da. Nur die Feuerwehr nicht da. Ausgesehen hat es, dass du geglaubt hast, die gesamte Nordausfahrt in Flammen. Weil was glaubst du, wenn so eine Tankstelle mal brennt? Später auf dem Video hat man das genau gesehen, wie der Liftleus kommandiert hat. So ruhig, da wäre nie jemand auf die Idee gekommen, dass das seine erste Tankstelle ist. Jetzt musst du wissen, dass der Feuerwehrhauptmann gewählt wird, bei natürlich Statuten. Und der Liftleus ist seit über 10 Jahren Feuerwehrhauptmann gewesen. Da ist nie ein anderer in Frage gekommen. Aber wie der jetzt die Tankstellen verwechselt hat, hat er zuerst schon geglaubt, aus und vorbei. Das hat den Leus so deprimiert, dass die ganze Angst auf einen Schlag von ihm abgefallen ist. Dispuesto a afrontar los riesgos, el cuerpo de bomberos voluntarios intenta aquí evitar la explosión. Heute haben sie in ganz Europa bei den Feuerwehrschulungen das Zeller-Video. Man sieht darauf genau, wie der Leus den Löschtrupp zurückpfeift, der die unterirdischen Tanks gekühlt hat. Weil da sind 8 Männer gestanden, je 2 mit einem Schlauch und haben nichts anderes dann als dorthin spritzen, wo unter dem Asphalt die Tanks sind. Ja, das musst du auf jeden Fall tun, auch wenn du hoffst, dass es in den Tanks doch nicht brennt. Aber eines sieht man nicht auf dem Schulungsvideo, nämlich das, was der Liftleus jetzt gesehen hat. Wie der Liftleus sieht, dass der Asphalt auf einmal weich wird, hat er natürlich gewusst, dass es drunter ziemlich warm sein muss. Die Explosion der Brennung. Das andere sieht man dann wieder gut auf dem Video. Durch die großen Bestände von unterirdisch gelagerten mineralen Brennstoffen kann eine solche Situation für die Feuerwehrmänner binnen weniger Sekunden eskalieren. Achten Sie in den folgenden Bildern besonders auf den Kommandanten. Wie der Leus seine Männer zurückpfeift und dann sieht man, dass die zuerst nur ein paar Schritte zurückgehen und dann sieht man, wie sich der Leus eigenhändig regelrecht zurückreißt. Und dann, höchstens 2 Sekunden später, Katastrophe verhindert. Das musst du dir vorstellen, wie diese Kriegsflugzeuge, die senkrecht starten können. So ist die ganze Tankstelle langsam senkrecht in die Luft gestiegen. Die 8 bei mir garantiert wieder zum Hauptmann. Kennst du den? Steht der Nemetz neben dem Brenner wie die ganzen Jahre bei der Polizei kein einziges Mal? Und auf dem Friedhof natürlich alles so dicht gedrängt wie bei den Sardinen. Geht eine Frau in einen Sexshop und kauft sich einen Vibrator. Wie sie den Lorenz eingraben haben, möchte man meinen, da gehen viel weniger Leute hin als am Tag davor beim Vergolder, aber es sind wieder alle gekommen. Genau eine Woche nach der Explosion. Weil das ist dem Pfarrer eingefallen, dass man nicht gutes Opfer und dem Mörder, also wie schaut das aus, wenn man die zusammen eingrabt? Eingraben ist natürlich nicht ganz richtig gesagt, weil wenn du heute auf einer Tankstelle verbrennst, bleibt natürlich nicht mehr viel über, was man in dem Sinn eingraben kann. Fragt sie den Verkäufer, wie man ihn verwendet. Und der sagt, genau wie den Penis des Mannes. Der Brenner schaut demonstrativ weg, zum Pfarrer hinüber. Aber da steht der Mandl mit der Kathi. Und da ist sein Blick bei der Deutschen hängen geblieben. Und der Andi ist mehr oder weniger an ihrem Arm gehängt. Die Arme sind ja bei ihr ganz normal gewesen, also gesund, nur unten keine Hände dran. Und der Andi hängt da an der Deutschen, dass du glaubst, der Andi macht's auch nicht mehr lang, fährt dem Loretz gleich ins Grab nach und dann gibt's noch ein drittes Begräbnis. Obwohl er ganz unverletzt geblieben ist bei dem Unglück. Und da muss man sagen, wie durch ein Wunder. Am nächsten Tag kommt die Frau wieder in den Sexshop und will sich beschweren. Weil der Andi ist im Shell-Shop sitzen geblieben, wie der Vergolder tanken gekommen ist. Der Vergolder fährt also in die Tankstelle herein und der Lorenz sagt zum Andi, das mache ich schon. Und der Andi denkt sich nichts dabei, weil erstens Trinkgeld. Und dann die ewige Streiterei wegen der Zigarette, weil der Vergolder immer mit der brennenden Zigaretten auf der Tankstelle herumsteht. Und der Lorenz hat also die beiden Amerikaner in den Lift gesetzt, ja? Da seid ihr plötzlich ganz sicher. Ganz sicher? Jetzt nicht, dass du glaubst, der Brenner hat in dem Moment wirklich daran gezweifelt, dass der Lorenz es gewesen ist. Das war mehr, weil ihm sonst nichts gegen den Nemitz eingefallen ist. Ist ja auch in der Pinzgauer Post gestanden, dass der Lorenz seit Jahren diese Briefe geschrieben hat. Und dann natürlich, dass der Lorenz heuer zu Weihnachten kein Sparbuch vom Vergolder bekommen hat. Und dann natürlich die Shakes. Der Lorenz hat ein Zeichentalent gehabt. Also der hat die Unterschriften nachgemacht, da sind den Experten die Augen herausgefallen. Das mit den Briefen habt ihr aber schnell herausgefunden. Eigentlich hätten wir es schon vor einem halben Jahr wissen müssen. Aber leider, wenn man sich auf die Mitarbeiter verlassen muss. Der Lorenz, dieser Spinner, hat sich selber in die Luft gejagt. Praktisch Selbstmordkommando. Zielt der Lorenz mit dem Benzinschlauch aus 2 Meter Entfernung direkt in das Gesicht seines Onkels. Und da ist auch die brennende Zigarette gewesen. Und dann natürlich, eine Sekunde später, sind die beiden in Flammen gestanden und die ganze Tankstelle dazu. Ein Wunder, dass der Andi davongekommen ist. Der ist um sein Leben gelaufen, weil unmöglich, dass er da noch hätte helfen können. Jetzt natürlich hat der Brenner nicht mehr viel zu suchen gehabt in Zell. Nur mehr seinen Bericht schreiben und dann nix wie weg. Hallo. Nicht verstanden hat er, wieso er gar so deprimiert in sein Zimmer sitzt. Wegen der Kathi oder... Der Brenner ist so ein Mensch gewesen, wie soll ich das erklären? Der Auftrag in Zell hat ihm geholfen, dass er nicht zu viel nachdenken muss. Sieh einmal, stimmt. Scheiß mir. Ja. Vielleicht hat auch eine Rolle gespielt, dass nicht er den Fall gelöst hat, sondern der Nemitz. Ich war mit meinem Taxi in Kaprun bei der Servietin. Also, Gulasch essen. Im Grunde genommen ja, ein halbes Jahr umsonst. Sagt die Wirtin, scheiß mir, dass sie im Zimmer einen Toten liegen hat. Weißt du, wer der Tote ist? Das glaubst du doch nicht. Der Lorenz. Scheiß mir. Eine halbe Stunde hat der Taxler für die paar Kilometer Landstraßen gebracht. Weil der Johnny fährt ja nicht mehr als 50. Gestern auf den Abend sind die Kartenspieler länger geblieben. So gehen ich halbe 12 zu. Ich komme beim Mann eichen, kein weiß am Gesicht. Er hat sich einen doppelten Obstler bestellt und ex. Ich habe gesagt, dass wir jetzt zusperren. Da hat er gesagt, er geht eh gleich wieder. Aber vorher möchte er noch eine Flasche rum. Naja, ich habe mir gedacht, er will es zum Mitnehmen. Die anderen haben nachher gesagt, dass sie es nicht geglaubt haben, dass der die Rumflaschen in einem Zug angesauft. Das tut mehr als Wasser und nicht rum 80%iger. Wir haben den gleich so umgeschaut und drauf gebracht, dass er endlich umfällt. Aber er ist nicht umgefallen. Und da hat der Leitinger gesagt, ich mein, das ist ein Geist. Und da fragt er mich ganz normal, nicht, dass er gelallt hat, ob wir ein Zimmer haben. Ich habe ihm sein Zimmer in den ersten Stock gezeigt und bin schlafen gegangen. Wie er sich nachher an der Früh nicht gleich geredet hat, hat es mich zuerst nicht gewundert, dass er seinen Rausch ausschläft. Auf das ist halt doch kein Geist gewesen. Aber jetzt bin ich nachschauen gegangen. Da ist er tot auf dem Boden umgelegen. Er hat es nicht einmal mehr bis ans Bettteich in der Backt. Wie die Wirtin die Zimmertür aufgesperrt hat, hat es den Brenner gar nicht mehr gewundert, dass der Tote wirklich der Lorenz gewesen ist. Sperren Sie das Zimmer wieder zu und reden Sie mit keinem Menschen drüber. Am allerwenigsten mit der Polizei. Ich bin am Abend wieder da. Die Wirtin natürlich hat sich vor der Polizei gefürchtet, dass man ihr was anhängt. Und das ist für den Brenner günstig gewesen, weil er hat ja nur ein paar Stunden gebraucht. Weißt du, wo der Andi wohnt, der Dankwart? Um Gottes Willen, dann fahr schneller. Und der Dachsler Johnny Guggenberger verlangsamt noch demonstrativ sein Tempo. Was soll das mit dir noch einmal leiten? Du, wenn du nur einmal Scheiß mir ansagst, dann drück ich auch, Johnny. Jetzt ist der Brenner natürlich froh gewesen, dass er vorgestern doch noch beim Bertra vorbeigeschaut hat. Schau, so geht's auch, Johnny. Du bist der Spinner. Scheiß mir an. In der einen Hand hat der Brenner seine nagelneue Glock gehabt, in der anderen das Autotelefon und über die Auskunft dem Andi seine Nummer gewählt. Aber es ist nur seine Mutter daheim gewesen und natürlich keine Ahnung, wo der Andi ist. Neues Vorziel, Preußenstadl. Der Preußenstadl hat zwar ausgesehen wie eine Almhütte, aber nicht, das glaubst primitiv. Weil der hat 4 Stockwerke mit 52 Wohnungen gehabt. Sündteuer. Und die gehören fast alle Deutsche. Also innen topmodern. Die Handlose hat eine Gassonniere im 3. Stock bewohnt. Sie können die Schuhe ruhig anlassen. Jetzt ist der Brenner natürlich nicht überrascht, dass auch der Andi da ist, weil wegen dem Andi ist er ja hergekommen. Aber er hat nicht erwartet gehabt, dass auch die Claire Corrigan da ist. Die ist so blass gewesen, weiß es nichts dagegen. Es tut mir leid, aber der Lorenz ist tot. Wollen Sie uns quälen? 2 Tage nach dem Begräbnis machen Sie schon Scherze darüber. Gestern Nacht hat er sich in einem Caproner Gasthaus mit einer Flasche Rum vergiftet. Hatte früher denn die Wirtin tot aufgefunden. Und wer hat ihn identifiziert? Ich. Müsst ihr lieber mit mir allein reden, Andi? Du hast einer erzählt, dass der Lorenz zusammen mit dem Vergolder verbrannt ist. Obwohl du genau gesehen hast, dass der Lorenz davongekommen ist. Der Lorenz ist mit mir zum See runtergelaufen. Ich hab gesagt, wir stellen es als Unfall hin. Der Vergolde ist ja selber schuld gewesen, wenn er mit einer Zigarette im Mund tankt. Der Lorenz hat mir angeschrien, dass ich das mit dem Unfall auf keinen Fall sagen darf, weil er unbedingt alle wissen müssen, dass er absichtlich mit seinem Onkel abgefahren ist. Dass der Lorenz verbrannt ist, ist das auf deinem Mist gewachsen? Um den Vergolder ist nicht schade. Um den Lorenz ist es schade. Die Deutsche hat sich ihre dicke Brille abgenommen und mit den Armstümpfen ihre Augen gerieben. Der Brenner hat zum ersten Mal überhaupt ihre Augen richtig gesehen, weil für normal sind die ja immer von den dicken Bifokalgläsern riesengroß vergrößert und verzerrt gewesen. Das würde euch so passen. Dem Lorenz den Mord an den Amerikanern in die Schuhe zu schieben. Na ja, so sieht es jedenfalls die Polizei. Und wie sehen Sie es? Ich hätte eine Bitte. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn Sie Ihre Brille noch einmal abnehmen? An und für sich wäre das nicht auffällig gewesen, dass die alte Frau so viele Falten um ihre Augen gehabt hat. Aber das ist so ein richtiger Strahlenkranz gewesen. Die Augen von Ihrem Bruder sind immer so zusammengekniffen gewesen, als würde er in die Sonne schauen. Und Millionen Krähenfüße um die Augen. Das liegt bei uns in der Familie. Sie sind fast 50 Jahre, nachdem Sie aus Zell verschwunden sind, zurückgekommen. Nur um sich an Ihren Bruder zu rächen. Haben Sie denn keine Angst gehabt, dass man Sie wiedererkennt? Man hätte mich nicht einmal wiedererkannt, wenn ich nicht 50 Jahre älter gewesen wäre. Wenn ich genau wie damals ausgesehen hätte, hätte mich kein Mensch wiedererkannt. Das Vergessen ist eine Gnade. Und diese Gnade hat der liebe Gott den Zellern in Übermaß erwiesen. Aber Ihr eigener Bruder, Sie sind ihm doch begegnet. Wie gesagt, eine Gnade. Aber Sie haben keine Gnade gekannt. Ihr Heimattheater, das haben Sie nicht im Theater aufgeführt. Sondern in der Heimat. Und mit richtigen Menschen haben Sie es aufgeführt. Der Lorenz und die Claire und der Andi sind Ihre Marionetten gewesen. Die haben gar nicht gemerkt, dass sie nur ein paar nützliche Idioten gebraucht haben, die sich gleich gegen den Vergolder aufhetzen lassen. Zuerst wollte ich ihn ja nur ein bisschen ärgern. Gab der Elfi das Buch über die Leuchtziffern zu lesen. Sie identifizierte sich dann stark mit der Ziffernmalerin Claire Corrigan. Und dann die Idee mit dem Heimattheater. Lorenz und Andi waren ganz wild darauf, es dem Vergolder zu zeigen. Im Theater? Nur, dass Sie sich ganz wirklich an den Schwiegervater des Vergolders herangemacht haben. Nein, nein. Der Amerikaner hat sich schon an mich herangemacht. Er hat mir schon einmal gedacht, die müssen freiwillig in den Lift gestiegen sein. Die Ferngläser können nicht die einzige Überraschung zum 60. Hochzeitstag gewesen sein. Das gibt's doch nicht. Der Amerikaner kauft die Ferngläser, weil er seiner Frau zum Hochzeitstag ein nächtliches Vormachen im Skilift schenken will. Er beauftragt Sie, das Schauspiel mit Ihrer verhinderten Heimattheatergruppe aufzuführen. Ja, damit die beiden im Einzelsessellift nebeneinander sitzen können, steigt Sie bei der Bergstation und er bei der Tollstation unten ein, damit sie sich in der Mitte treffen. Nur, dass dann Sie mit Ihrer Vormachtruppe nicht aufgetaucht sind, sondern die beiden 80-Jährigen in ihren Logenplätzen 20 Meter in der Luft einfach sitzen gelassen haben. Ich redete dem Amerikaner ein, dass das die größte Show sei, wenn seine Frau mit dem Lift herabfährt und durch das Fernglas erblickt sie ihn, wie er auf sie zufährt. Und in dem Moment, wo sie auf einer Höhe sind, bleibt der Lift stehen. Wie von Geisterhand. Und dann ist er gestanden. Der Lift. Und eigentlich haben dann auch Sie gar nichts getan. Gar nichts? Momentan hat es dem Brenner die Frage verschlagen, wieso ausgerechnet die Amerikaner zum Handkuss gekommen sind. Wieso nicht der verhasste Bruder selbst? Sie haben ja erzählt, dass der Vergolder damals bei seiner Hochzeit beleidigt gewesen ist wegen dieser Geschichte mit der Krankenschwester. Aber diese Schwester, auf die die Zeller Vormacher da angespielt haben, war natürlich keine Krankenschwester. Sondern? Einfach eine Schwester. Wie ich schwanger worden bin ich zum Pfarrer. Er hat gesagt, Zell, war allweil schon ein Inzestloch. Ihr Kind. Das ist der Lorenz gewesen. Und der Bruder der Vergolder ist der Vater vom Lorenz gewesen. Ich hätte nicht Lorenz tauft. Aber bei der Taufe sind sie mich schon losgewesen. Sie haben Ihr Kind nicht mehr gesehen? Bis vor anderthalb Jahren, wie ich zurückgekommen bin. Da habe ich mich mit ihm angefreundet. Und da haben sie mir ihre Geschichte erzählt. Und er hat sie nicht verkraftet. Hat drei Menschen mit ins Grab genommen. Nix. Habe ich ihm erzählt. Der Lorenz hat nichts gewusst. Und umgebracht hat er auch keinen. Außer seinen Vater. Früher war das ganz normal. Dass einer seinen Vater anzündet? Das Einzige, was nicht normal war, ist meine Liebe zu meinem Bruder gewesen. Dass er mich geschwängert hat, das war früher vielleicht auch nicht ganz normal. Aber das ist öfter der Brauch gewesen. Aber ich natürlich habe ihn gleich lieben müssen. Wie ich schwanger gewesen bin, da hat er diese Amerikanerin kennengelernt. Das Kind haben sie mir weggenommen, da bin ich davon. Die Leute haben geglaubt, ich bin in den See gegangen. Dabei bin ich als Kellnerin nach Deutschland. Es war nicht viel besser. Habe ich mich vor den Zug gelegt. Aber dann im letzten Moment, nur mit den Händen bin ich zu langsam gewesen. Und nach 50 Jahren kommen sie zurück und sorgen dafür, dass ihr Sohn seinen Vater umbringt. Aber er hat ja nicht gewusst, dass es sein Vater ist und ich seine Mutter. Aber der Hass, den sie ihm eingeredet haben, hat auch so ausgereicht. Der hat schon seinen eigenen Hass gehabt. Jedes Jahr ein Sparbuch, sonst nur Verachtung. Und die Schecks? Das ist eine Dummheit gewesen vom Lorenz. Unterschreibt er einfach die Schecks, statt dass er zu mir kommt, wenn er Geld braucht. Einen Augenblick später sind schon die Gendarmen herein. Der Brenner hat nur so viel verstanden, dass der Taxler ihn angezeigt hat. Aber wie der Brenner dem Revierinspektor etwas ins Ohr geflüstert hat, so schnell schaust du gar nicht, steht der schon bei der Schwester des Vergolders und hat die Handschellen heraus. Die Handlose hat sich gar nicht die Mühe gemacht, irgendetwas abzustreiten. Jetzt wissen sie nicht, wo sie bei mir die Handschellen hingeben sollen. Wie der Brenner daheim seine Wohnung aufgesperrt hat, jetzt doch irgendwie sentimental, weil Zell abgeschlossen. Und was soll jetzt werden? Das ist ja ein ausgesprochener Glücksfall gewesen, dass der gleich diesen Auftrag bekommen hat, wie er bei der Kripo weg ist. Jetzt endlich den Bericht für das Detektivbüro Meierling schreiben. Ja, Brenner. Aber die Ehre, Brenner. Was willst du, Mandl? Interview mit dem genialen Geheimspion. Geht's um Nemetz, der macht sowas gern. Top Secret, der darf nicht drüber sprechen. Entweder du redest jetzt normal. Oder du erzählst mir, wie du das herausgefunden hast. Was? Na, dass die Deutsche mit keinen Händen dran die Schwester von Vergolder ist. Das ist dein Verdienst, Mandl. Also das überrascht mich jetzt überhaupt nicht. Die Überschrift von deinem Artikel, Auferstehung der Toten. Wie hast du das damals eigentlich gemeint? Wenn die Parsons nach ihrem Tod noch Schecks ausstellen, dann müssen sie ja fast auferstanden sein. Also Plural, die Toten. Ja. Genitiv der Toten. Zu was fragst du mich das alles? Wozu, Mandl? Man sagt wozu. Und wie heißt es richtig, wenn die Vergolder-Schwester auferstanden ist? Wieder Auferstehung der Toten. Genau, weil zu was haben wir Grammatik? Der Totendetektiv. Da wird unser letzter Leser stolz auf dich sein, Brenner. Und die Tote ist nach 50 Jahren auferstanden, nur damit sie zwei andere umbringt. Nö, vielleicht hat sie ihren Bruder ja nur nervös machen wollen. Der Gespenstertrick hat aber nicht gezogen. Sie taucht nach 50 Jahren wieder auf, aber die Zeller erschrecken einfach nicht. Gespenst vollkommen vergessen. Man muss es ein bisschen umrühren in Zell, heidnische Kirche und so. Aber ihr erschreckt immer noch nicht. Na doch, doch, da sind wir schon erschrocken, dass da bei uns Tote mit dem Skilift fahren. Aber wieso ist das Gespenst so umständlich? Normal nimmt so ein Gespenst einen Revolver, aber nicht Skilift. Außer das Gespenst hat keine Hände mehr. Da ist es mit den groben Liftschürtern besser dran. Das war's dann, Mandl. Moment. Ich habe da jetzt einen frisch getippten Artikel liegen, der den Mandl berühmt machen wird. Weil er aufdeckt, dass die Elfi den Liftschlüssel geklaut haben muss, vom Vergolder. Außerdem hat sie der Amerikanerin bei der Bergstation in den Sessel geholfen, während die Handlose mit ihm bei der Talstation war. Wie magst du das eigentlich beim Rasieren, wenn du dabei immer in den Spiegel kotzt? Elektrisch, Brenner. Aber der gute Mensch Mandl schlägt dir jetzt ein Geschäft vor. Für wen ein Geschäft? Ich lege den Artikel jetzt einmal nur in meine Schublade. Und da bleibt er auch. Bis zu dem Moment, wo es dir einfallen sollte, bei der lieben Frau Lehrerin Kathi Engeljähringer anzurufen oder sie sonst in irgendeiner Weise zu kontaktieren. Bist ja doch ein Mensch, Mandl. Dann grüß mir die Engeljähringer schön. Falls das noch nicht unter Kontaktieren fällt. Auferstehung der Toten von Wolf Haas. Mit Erwin Steinhauer als Brenner und Wolfram Berger als Erzähler. In weiteren Rollen Elfriede Irrall, Harald Hart, Karl Ferdinand Kratzel, Fritz Karl, Georg Schuchter, Claudia Haas, Gerda Kastner, Toni Böhm, Peter Matitsch, Rainer Egger, Margarete Wildauer und Branko Samarowski. Tongestaltung Marie-Therese Schumlitsch und Josef Rehlinger. Regieassistenz Harald Kräber. Musik Otto Lechner. mit Max Nagel, Anton Burger, Georg Graf und Herbert Reisinger. Hörspielbearbeitung und Regie Götz Fritsch. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk. 1999.